Sprachgestaltung. Greifbarkeit. Kurze Sätze können ekelhaft klebrig sein, wenn man diese für sich alleine stehen lässt. Sie bleiben dann oftmals undurchdringlich von ihrer Art für den Verstand eines Menschen. Aphorismen, in knapper und eindeutiger Form aufgeschrieben, tragen diese Eigenschaft oftmals an sich. Sie verkörpern etwas, das mit Verstand durch Überlegung konstruiert worden ist. Diese werden sich aber kaum jedem auf eine einfache Weise erschließen können. Ihre Form bleibt eine stark reduzierte. Stehen sie erst einmal für sich, könnte man es nicht mehr leicht sagen, wie diese entstanden sind. Man würde es auch nicht wissen können, woher sie einmal gerührt haben. Solch eine Formung der Dinge bis hin zu ihrer scheinbaren Perfektion ist dem Autoren Schneider fremd geblieben. Bei ihm haben die sprachlichen Anomalien an seinen Textwerken bisher noch niemals dabei enden können, wenn er einmal etwas auf den Punkt genau aufgeschrieben hat. Jeden Moment hat er da etwas anderes für wahr, gut und richtig erkennen können an diesen als eine Zeit lang zuvor noch Gültigkeit für ihn besessen hat. Somit ist es für ihn zu einer großen Anstrengung geworden, konsistent in sein Tun und Haben zu bleiben. Manche seiner Artefakte ergeben sich wegen solcher Anomalien beim Verfassen der Schriften. Er könnte diese eigentlich nicht aufheben oder gar auflösen. Sie stellen das Eigentliche dar, um was es ihm bei der Darstellung seiner Dinge im Baukasten geht. Diese Sachen versucht er richtiggehend herauszustellen und hervorzuheben, damit er ihren Wert gewahren kann. Er denkt, dass sie etwas bedeuten. Noch die beste jener bei ihm vorkommenden Formen wäre eigentlich zu Recht als fehlerbehaftet zu bezeichnen, so man wirklich streng dabei urteilen möchte. Diesem Sachverhalt versucht er auf den Grund zu kommen. Auch darum hat er die Beispiele dazu erhalten. Schneider stellt seine eigenen Dinge so dar, wie sie bei ihm auch wirklich vorkommen. Dazu wendet er eine Art Protokoll auf sein eigenes Bedenken der Dinge dieses Daseins an. Somit entstehen seine Texte bei Freischreibstunden als Gedankenprotokoll. Natürlich macht er sich hernach die Mühe, das Ganze sprachlich aufzubereiten.